Zwei Stunden Radio Marabu mit mir, Marcel Fischer. Und ich bin nicht allein. In dieser Sendung zu Gast ist Dirk Zöllner und natürlich auch die Musikanten seiner Band. Zur aktuellen Zöllner CD Dirk und das Glück. Zöllner trifft Karma. Hallo. Guten Tag. Und ich begrüße dich noch. Hallöchen, ich bin der Markus und freue mich hier zu sein. Fein. Alles über das Album nach 30 Minuten Nonstop Marabu. Aber ich beginne mit dem Titel Zwei Sonnen. Den wollen wir am Anfang spielen. Kannst du was zu dem Song erzählen? Na, Zwei Sonnen ist... Ich möchte mal sagen, ungewöhnliches Liebeslied. Es geht, es ist nicht so ein Liebeslied, wo man sich gegenseitig anschmachtet, sondern es ist ein Liebeslied an die Liebe, möchte ich mal sagen. Eigentlich im Grunde genommen ein Liebeslied an Gott, was ja auch Liebe genannt wird. Genau. Musikalisch folgt dieser Titel stark aktuellen Hörgewohnheiten, wenn ich das mal so ausdrücken dürfte. Das Album fängt auch so an. Ist das Absicht? Ich weiß gar nicht, was aktuelle Hörgewohnheiten sind, ganz ehrlich. Wenn, dann haben wir vielleicht das zufällig so hinbekommen. Wir spielen jetzt Zwei Sonnen, Dirk Zöllner, die Zöllner. In der Liebe sind wir sanft, wir vertrauen einander blind. In der Liebe sind wir sicher, weil wir nicht alleine sind. In der Liebe sind wir schöner, sehr viel schöner als wir denken. Ein paar schöne Seelen, die sich mit schönem Fleisch beschenken. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin. In der Liebe ist's egal, wer wir sind, wie groß, wie klein. Du passt rein in mich und ich pass trotzdem in dich rein. In der Liebe haben Leute viel mehr Mut und schlafen besser. Mut ist gut fürs Überleben in der Welt der Menschenfresser. In der Liebe finden Schutz wie in einem Gotteshaus. Weil wir Gott und Göttin sind, müssen wir da auch nicht raus. Außer Liebe braucht die Welt wohl keine weiteren Majestäten. Das ist echter Gottesdienst, seine Liebe anzubeten. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Such Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin. Öffnen wir einander weit. So viel Glück ist kaum zu fassen, nur mit sehr viel Zärtlichkeit. In der Liebe ist es hell, wie an einem Himmel mit zwei Sonnen. Und es fühlt sich immer an, als hätte es gerade erst begonnen. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier sucht Himmelstier. Gott sucht Göttin, komm zu mir. Gott sucht Göttin, Himmelstier

50. Marabu auf Kurzwelle. Berühren, wenn ich wieder bei dir bin, dass wir noch die Wärme spüren. Radiomarabu.de Tag reißt mir der Stimmenschlag mein Leben aus dem Leib und stellt mich immer zu vor jeder Wahl, vorbeizutreiben an den Ufern einer fremden Welt oder einen Platz in ihr zu suchen, so gut es geht. Was muss ich tun, dass ich bestehe? Zum harten Zeitgericht, wo im letzten Bildschirmzug ich die Neige lebe. Ein verkürzter Musicblock, denn wir haben ein wichtiges Thema, Dirk und das Glück, das Album mit den Texten von Werner Kramer, und der hat sich schon in den Block geschlichen, Stern Meißen, Stundenschlag und Elektra nie zuvor. Davor hatten wir noch Martin K., Vita and the Wolf, Projekt Mondlicht und bereits ein Titel aus dem Album Dirk und das Glück, Zwei Sonnen, Radio Marabu auf Kurzwelle 61.50. Gleich mehr. Mehr Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Sein oder nicht sein. Das ist hier überhaupt nicht die Frage. Hauptsache Radio Marabu. John Fire. Don't lead me on. You never told me we were done. Can't Law Letters Magic Music Box produziert für Radio Marabu. Rüstet auf. Auch in deinem Spind, Radio Marabu. Die Live-Musikbar in Dresden, Jam Bar bei Sky. Dienstag bis Sonntag, 17 bis 1 Uhr, Kleine Brüdergasse 3, Dresden Altstadt. November 2017, am 2. Ostrückenberg. Triple Trouble, am 3. am 9. Will Wild, am 10. En Vivo. Am 16. November, Iris Roman Part 1. Am 17. Iris Roman Part 2. Und am 23. November, die Soulfest. Neu, neu. Die Blindendrohne führt sie sicher durch den Alltag. In Kürze die Pflegedrohne für geräuschfreie Pflege. Keine Drohne. Radio von Mensch zu Mensch. Marabu. 2017. Hallo Marabu. Dirk und das Glück. Zöllner trifft Karma. Das aktuelle Album. Wie entstand die Idee, Karma-Texte zu vertonen? Das ist keine Idee, sondern es ist ein absoluter Zufall, möchte ich mal sagen. Also wir haben in dieser Fünfer-Variante, wie wir das Album eingespielt haben, also mit André Gensicke an den Keyboards, Andreas Behles an der Gitarre, Oliver Klemp am Bass und Markus Gorstein, der eigentlich bei uns, außer dass er Musiker ist, auch der Produzent unserer ganzen letzten Alben ist, der hier neben dir sitzt, der bisher auf der Bühne Percussion spielte, sang und auch Keyboards und Sounds einfliegen ließ, hat erstaunlicherweise Schlagzeug gespielt. Also hat uns damit überrascht, dass er Cajon spielen kann, wussten wir schon, aber dass er nun plötzlich ans Schlagzeug wechselt, war für uns alle sehr erstaunlich. Und diese Idee kam eigentlich daher, dass wir in dieser Fünfer-Variante ein paar alte Songs mit reingenommen haben, die Karma betextet hat, und das gefiel uns sehr gut. Da kamen wir auf die Idee, vielleicht in dieser Fünfer-Variante ausschließlich Karma-Texte zu nehmen, um uns abzugrenzen von den sonstigen Projekten, die wir unter der Flagge Zöllner machen. Und dann kam Zufall dazu, dass ich Werner Karma prompt begegnete zu dieser Zeit und er einen sehr niedergeschlagenen Eindruck machte. Und da wir befreundet sind, erzählte er, was ihm so widerfahren ist, und da merkte ich, dass er sehr, sehr darunter litt, dass Silly sich von ihm abgewandt hat. Und irgendwie kam ich auf die Idee und habe gesagt, gib mir doch die Texte. Und fand er erstmal überhaupt nicht gute Idee, weil er eigentlich normalerweise immer genau auf die Person raufschreibt. Na, und irgendwie, ein paar Wochen später, hat er diese Textkladde doch rausgerückt, und von diesen 15 Songs, die wir auf dem Album haben, wären wohl 9 ursprünglich eigentlich für Silly gedacht. Zu dem Sound, weil du fragst jetzt, weil du eingangs sagtest auch, wie wir klingen, zeitgemäß, dazu kann Markus mehr erzählen, weil er der Produzent dieses Albums ist. Das ist mir ehrlich gesagt auch nur bei dem ersten Titel aufgefallen, bei dem ich ein bisschen an Silly denken musste, aber trotzdem, ich frage dich an die neuen Silly natürlich, aber auf jeden Fall zur Produktion der Platte. Also wir sind, das waren alles so Zufälle. Wir sind dann, wir haben ein Studio gesucht in der Nähe von Dresden, weil unser Bassist kommt aus Dresden und der konnte nicht so richtig weit weg von zu Hause. Also haben wir in der Nähe von Dresden ein Studio gefunden, in einem Schloss Röhrsdorf, und haben uns da komplett verliebt. Da stand ein Mischpult, von dem es auf der Welt nur 3 oder 4 Stück gibt, was wirklich einen richtig tollen Sound hat, was ich bis dahin auch noch nicht so richtig entdeckt hatte. Und dieses Mischpult hat eigentlich erstmal den Grundsound des Albums festgelegt. Ob der jetzt zeitgemäß ist oder nicht, war uns in dem Moment eigentlich egal. Wir hatten auch nicht eine Motivation, irgendwie eine kommerzielle Platte zu machen. Das haben wir mit den Zöllnern eigentlich nie, was ich auch mag daran, weil man dadurch halt eben Raum hat, sich völlig experimentell auszuleben. Aber durch das Mischpult kam plötzlich so ein Retro-Sound, weil es ist Pult, glaube ich, aus den 70er Jahren oder so. Und dann hat der Arno Jordan, der dieses Studio dort betreibt, hat auch noch eine riesige Mikrofonsammlung von wirklich Mikros aus den 50er, 60er Jahren und so weiter und hält die auch fit. Und so kam dieser Sound eigentlich zustande und wir haben in der Regie dann gesessen, wir haben eingespielt, auch zusammen, die Band. Das ist also auch ein Album, was nicht irgendwie so entstanden ist, dass einer ins Studio gegangen ist und der Rest dann übereinander gelayert wurde, sondern wir sind alle zusammen rein, haben auch den Klick meistens ausgelassen, haben einfach gesagt, so stellen wir uns das Ding vor, so groovt's, okay, dann spielen wir das Ding durch. Und haben meistens 3, 4 Takes aufgenommen und uns für einen entschieden und auch gar nicht großartig rumgeschnitten oder so, sondern die Idee war, wir machen ein Geschenk für Werner Karma. Ja, wir wollen, dass es dem besser geht und den ein bisschen motivieren und von seinen wundervollen Texten profitieren. Und genau das war eigentlich die Motivation dahinter. Das habe ich gehört beim Durchhören, dass das schnell, aber im positiven Sinne auch schnell gemacht wurde und auf dem Punkt war. Werner Karma, hast du alte Lieblingstexte von ihm aus den 80er Jahren? Ich liebe natürlich sehr die Texte, die er für uns geschrieben hat, sagen wir mal. Aber aus den 80er Jahren habe ich natürlich Lieblingstexte. Also für mich Schlohweißer Tag zum Beispiel von Silly. Ich mochte sehr Pension Volkmann, ja. Der Boxer oder Satt zu essen. Von Silly gefielen mir damals unglaublich viele Songs. Also wahrscheinlich wie viele andere auch meines Alters habe ich die gerade in den 80er Jahren akribisch, so wie man es heutzutage gar nicht mehr macht, auseinandergelegt und durchgehört. In letzter Zeit ist mir das eigentlich nur noch passiert bei Peter Fox, wo ich ähnlich, sagen wir mal, so sezierend gern an die Musik rangehe, weil da so viel dahinter steckt, so viel Experiment in der Musik und auch so viel Witz oder Philosophie, wie auch immer, im Text. Und das ging mir bei Werner Karma immer so, dass eigentlich diese Symbiose Silly und Werner Karma war für mich, da war ich ein ganz großer Fan davon, also gerade als sie noch experimentiert haben. Und eben diese Texte, die natürlich nicht so wie andere Osttexte waren, wo im Grunde genommen winzige Themen zu riesigen Gebirgen aufgetürmt waren, sondern Gegenteil war der Fall. Es war natürlich sicherlich ein Subtext manchmal darunter, aber das war unglaublich intelligent und immer von einer auch intelligenten Tiefe, dass man ähnlich wie bei einem guten Buch gerne manchmal diesen einen oder andere Zeile unterstreichen wollte und vielleicht ein Lied als Brief verschicken, weil man dort Themen sind dort so angegangen, wie man das selber nicht ausdrücken kann oder wie man es auch selber nicht ausdrücken will, weil eben der Mut fehlt und die Worte. Also ich bin auch ein glühender Fan von der ersten Pension Volkmann-Platte. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Damals schon gewesen. Die habe ich damals im Kulturbund irgendwie gekauft und die liebe ich bis zum letzten Song. Die zweite Platte, die dein Vater... Richtig. Also mein Vater hat damals, glaube ich, in Buchholz sogar, wo er sein Studio hatte, hat Pension Volkmann produziert. Das war, glaube ich, die Zeit damals. Die zweite kenne ich überhaupt nicht. Die war damals, glaube ich, in einer geringen Auflage erschienen und war ziemlich schwer zu haben. Die habe ich zum Beispiel nicht bekommen damals. Kann mich erinnern, weil ich da ein bisschen hinterher war. Manche Sachen gab es ja noch auf Kassette. Wir machen jetzt aber trotzdem einen Schnitt. Wir waren jetzt schon ein bisschen ernst geworden und ich spiele jetzt mal was ganz Frühes von Werner Karma vom Oktoberclub. Tassen hoch, Genossen, oder umgedreht, hoch die Tassen, Genossen. Haben wir drin, komm, das spielen wir jetzt. Genossen, hoch die Gläser, wir stoßen auf uns an. Wie schnell vergisst man doch im Kampf den eigenen Nebenmann. Hey, la, di, la, di, la, di, ho. Hey, la, di, la, di, la, di, ho. Hey, la, di, la, di, la, di, hey. Hey, la, di, la, di, ho. Die Gläser unserer Hoffnung, wir füllen sie bis zum Rand. der Morgen kommt mit jedem Glas und jedem roten Land. Hey la di la di la di ho, hey la di la di la di ho, hey la di la di la di hey, hey la di la di ho. Die Freiheit, die wir meinen, stellt kein Beschluss uns her. Nur was in unseren Händen liegt, wiegt wie unsere Arbeit schwer. Hey la di la di la di ho, hey la di la di la di ho. Der Staat, weil wir ihn bauen, der wird uns ähnlich sein. Ein fester Tisch mit Brot und Speck und unserem süßen Wein. So, das war jetzt der Oktoberclub. Wir kommen jetzt aber zurück. Dirk und das Glück, Zöllner trifft Karma. Wir wollen uns ein bisschen durch die Platte hören. Hallo, der Titel. Ja, Hallo ist, finde ich, ein sehr zeitgemäßer Text. Da geht es um die Sinnsuche. Also geht es darum, dass ein Mensch von der Gesellschaft ausgeschlossen ist, aber dabei sein möchte und irgendwie keine Resonanz empfängt. Also der möchte gerne, der sucht einen Job, der möchte dabei sein. Ja, und fühlt sich irgendwie sinnlos. Er sagt Hallo zur Welt. Da kommt nichts zurück. Trifft das auch Künstler, gerade junge Künstler, die es schwer haben, an den Markt zu kommen? Ich möchte mal sagen, das trifft über 90% aller Künstler. Ich meine, es wollen natürlich viele Künstler sein, das ist klar, aber es gibt auch sehr viele Künstler. Und von denen, die wirklich Künstler sind, findet nur ein Bruchteil Gehör. Und gerade die jungen Leute haben es natürlich wesentlich schwerer als wir, die sagen wir mal, gestartet sind. Außer Markus vielleicht im Osten. Da war er noch zu klein. Und wir hatten, oder doch, du auch schon ein bisschen, wa? Naja, wir hatten die Möglichkeit, wenn man eine Miete hat von 12 Euro und ein Toastbrot 50 Cent kostet, dann kann man natürlich, sagen wir mal, mit 20 Euro, sage ich schon, oder sagen wir mal, mit 50 Mark konnte man schon irgendwie über einen Monat kommen und sich, sagen wir mal, komplett der Musik widmen. War ja auch eine fließende Zeit, also ich habe das noch ein bisschen in den 90er Jahren miterlebt, da ging das durchaus auch noch, dass man auch mit Radio zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung erlangen konnte, ein ganz anderes Feedback hatte und natürlich die Musikfans damals auch viel heißer war, diese etwas frühere Generation was zu erleben. Wir spielen jetzt Hallo, federleichter Song, wunderschön gemacht, Zöllner. Sonne scheint mir ins Gesicht. In dem Café, wo wir uns trafen, schau ich nach, da bist du nicht. Eine Latte könnte ich vertragen. Ich finde Geld, ich hock mich hin. Ich hab so Glück, was soll ich sagen, dass ich in Deutschland wohnhaft bin. Ich schau die Welt an, schaut mich an. Ich sag Hallo, die Welt sagt nix. Ich schau die Welt an, die Welt schaut mich an. Ich sag Hallo, Hallo, Hallo, Hallo, Hallo. Ich hab ein paar Zettel in der Tasche, das Angebot ist nicht die Welt. Leiharbeit für wenig Asche. Ich hoffe, dass der Akku hält. darf ich noch um Feedback bitten? Braucht das Land kein Personal gegen den Verfall der Sitten? Wäre ein guter Job die erste Wahl. Autos schießen kreuz und quer. Du kommst vorbei, um mich zu küssen. Das ist alles Nahverkehr. Ich sitze still, wie aufgeplustert, wie ein Pinguin am Pol. Als die Nacht das Land verdustert, sage ich den Tag, leb wohl. Ich schau die Welt an. Zöllner trifft Kramer, hallo auf Radio Marabu. Dirk und das Glück, der Titelsong. Dirk. Ja, das hat mich sehr gefreut, als ich den Text gelesen habe. Ich musste lachen sofort, weil ich natürlich gemerkt habe, Werner Kramer hat uns natürlich nicht einfach nur die Texte übergeholfen, sondern er hat schon dran rumgeschraubt und hat es, sagen wir mal, irgendwie sich bestimmt sehr gut überlegt, was passt zu diesem Kasper. Als der mich empfindet, glaube ich. Er sagt immer, du hast leider gar keinen Kopf, du hast nur Bauch. Sagt er immer so, du überlegst nicht und machst nur noch ein Gefühl. Was ich nicht als Kritik verstehe. Dieser Song hat mich so angesprochen, ganz einfach, weil ich mich für einen Glückssucher halte. Und weil es mir so vorkommt, als wenn er diesen Text aus mir herausgeschnitzt hat. Ja, ich bin immer in Bewegung und immer auf der Suche, ob nicht irgendwo das Glück verborgen ist. Insofern ist es natürlich sehr schön, da passt dieses Album irgendwie insgesamt auf mich persönlich, weil dieser Glücksbegriff bei mir immer eine Rolle spielt. Und das hat nicht damit zu tun mit Lustigkeit oder Fröhlichkeit Glück, sondern Glück bedeutet für mich Überraschung, Veränderung. Und das sind die Momente, wo ich das Gefühl habe zu leben und wo ich den Sinn finde. In der Wiederholung wäre ich sehr schnell trübe und depressiv. Dann wollen wir ihn mal korrekt benennen: Ich und das Glück. Die Zöllner. Das Glück fällt rein, der Dirk im Glück, der will ich sein. Ich such die Frau, die mich zur Glücksmaschine macht, die an mir dreht, die halbe Nacht. Ihr Herz geht auf, das Glück fällt rein, dann andersrum, dann schlaf ich ein. Ich und das Glück, ich und das Glück. Ich und das Glück. das Glück und ich sind ein Paar mit Potenzial. Ich hatte schon, ich will nochmal. Ich geb dem Glück mein letztes Hemd, obwohl ich weiß, das Glück geht fremd. Ich such die Stadt, in der die Glücksmaschine steht. Ich will der Mann sein, der an mir dreht. Mein Herz geht auf, das Glück fällt rein. Der Glück im Glück, der will ich sein. Ich und das Glück, das Glück. Ich und das Glück, das Glück. Ich und das Glück, das Glück. Ein Küsschen vorn, zwei zurück. Auf Radio Marabu sprechen wir über das Album Dirk und das Glück, Zöllner trifft Karma, und da ist ein Titel dabei, da freue ich mich jetzt auch mal, André Gänse begrüßen zu dürfen, weil den mag ich auch mit einigen alten Lama-Platten, und als ich die Platte durchgehört habe, war das so relativ schnell eins meiner Lieblingslieder. Leicht sein, das folgt jetzt. André, erzähl was drüber. Na, ich hatte den Text gesehen von Werner und der ist mir gleich aufgefallen. Weil ich finde, dass die Zeit, die je älter man wird, je schneller rennt die irgendwie davon. Und man muss irgendwie entschleunigen, und das ist gar nicht so einfach, ja. Und da habe ich einen Text gelesen und habe gesagt, ja, der macht es eigentlich genau richtig in dem Text. Der lässt einfach mal das Telefon mal weg und lässt alles mal fallen und entschleunigt eben richtig und so. Und das hat mir gefallen. Und da habe ich auch gleich ein Lied dazu gemacht und fand das so harmonisch. Da fühlt man sich ja auf einmal so, ach, wie im Paradies, wie so in so einem neuen Paradies. So alles so schön, so langsam, so entspannt. Und so musste auch die Musik sein. Und die habe ich dann entsprechend so gemacht. Eben so schöne Harmonien. Ein wunderbarer Song. Ich war neulich bei der Bank und habe festgestellt, dass mein Ausweis schon wieder abgelaufen ist. 10 Jahre um. Also das mit der Zeit, das kann ich unterschreiben. Leicht sein. Ich weiß, eines Tages wird was passieren, da fällt die Stille mir in den Schoß. Die Hände wollen keine Fäuste mehr sein, die Finger lassen die Dinge los. Ich will nichts mehr wollen, ich lasse es. Ich lass los, was mein Leben bestimmt. Ich greife nach nichts mehr, fühle mich leicht wie ein Baby, das in seiner Mami schwimmt. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht sein wie leicht sein. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht wie leicht sein. Mein Spiegel, mein Spielzeug, mein Spieltelefon gleitet mir aus den Fingern, es fällt. Wohin? Keine Ahnung, es ist mir egal. Runter und raus aus meiner Welt. Die Glotze flirtet noch fleißig mit mir, sie hofft, dass ich ihr schöne Augen mach. Wird Zeit, dass die sich einen anderen sucht, mir ist die zu vorlaut, zu eitel, zu flach. Leicht sein, einfach nur leicht sein, kann es so leicht sein. So leicht sein, wie leicht sein, leicht sein. leicht sein? Kann es so leicht sein? So leicht wie leicht sein. Ich bleib zurück, ich hab nichts mehr, nichts außer Zeit. Ich kleiner Bruder von Dirk im Glück. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht sein wie leicht sein. Leicht sein, einfach nur leicht sein. Kann es so leicht sein? So leicht wie leicht sein. Leicht sein, ein wunderschönes Stück, gesungen von André Gensiger aus der aktuellen Zöllner-CD. Wir kommen jetzt zu Benzin, da denkt man natürlich zuerst an Rammstein. Benzin! Aber darum geht's hier nicht. An Rammstein? Kennst du Benzin? Wunderbare Ach so. Nummer. Ach stimmt, die haben auch einen Song, der... Einer ihrer besten sogar, finde ich, vom Text. Ja. Mag sein, aber ich dachte jetzt, von der Musik her erinnert es an Rammstein. Das natürlich nicht. Ein Glück. Eigentlich ist es, was André Gensiger gesagt hat. Also Benzin greift dasselbe Thema auf, eben nur andersrum. Es geht um die Beschleunigungskrise, in der wir uns befinden. Oder besser gesagt, logischerweise befinden. Wir leben ja im Kapitalismus und der Kapitalismus fußt natürlich, sagen wir mal, auf immerwährendes Wachstum. Das heißt ja, wir bewegen uns immer schneller oder müssen uns immer schneller bewegen. Die Entschleunigung findet nur leider immer mit einem großen Knall statt. Und da hat man natürlich Angst. Wenn man nicht mehr beschleunigen kann, braucht der Kapitalismus natürlich irgendeinen Grund, um wieder die Sache anzukurbeln. Das ist natürlich ein Krieg, ist ganz klar. Das wissen wir und das hat schon Karl Marx gesagt. Und das liegt einfach in der Natur dieser Gesellschaftsordnung. Ich liebe die Demokratie. Ich hoffe natürlich, sagen wir mal, dass die Demokratie stärker ist als der Kapitalismus. Das hängt ja nicht unbedingt zusammen. Muss nicht unbedingt zusammenhängen. Man kann ja vielleicht mit der Demokratie dafür sorgen, dass man ein anderes Modell findet, sagen wir mal. Oder es ist notwendig, darüber nachzudenken. Jedenfalls ist es so, wenn wir so weitermachen, werden wir einfach mal ungebremst gegen die Wand knallen. Du sagst, du hofftest. Sicher scheinst du dir aber nicht zu sein. Ich bin Optimist grundsätzlich und neige nicht dazu zu lamentieren. Mir bleibt doch gar nichts weiter übrig. Ich habe in 2 Monaten bekomme ich das 4. Kind. Und wenn man Kinder hat, kann man ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich überlege jetzt nur neuerdings zum ersten Mal, habe ich solche Gedanken wie in den 80er Jahren, wo ich manchmal mit dem Fahrrad irgendwo lang gefahren bin und mir überlegt habe, wo verstecke ich mich? Sowas kommt jetzt wieder, wenn irgendwo mal, weiß ich, ein Flugzeug fliegt und im Überschall da irgendwie einen Knall gibt oder sowas, zucke ich total zusammen und denke, irgendwo ist eine Bombe gefallen. Also sowas passiert neuerdings wieder. Und wenn man sieht hier, was hier passiert mit dem ganzen Nationalismus und so weiter, bekommt man schon Angst. Also meiner ist 11 und ich rechne auch manchmal durch. Ich meine, wir sind ja weit gekommen, aber so, was ist, wenn er 50 ist? Was haben wir dann für eine Zeitalter und alles Mögliche? Benzin. Wir müssen immer vor was fliehen, vor der Firma, die uns aufreibt zwischen Meeting und Termin. Vor der Sippe, diesem Kraken, der 8 Arme um uns schlingt, vor der Zivilisation, die nach Sumpf und Sünde stinkt. In die Ferne, in die Freiheit, in die Kolonien, wir betrachten Auge in Auge Delfin und Pinguin. Im Helikoptern schweben wir bei den Pygmäen ein, die fliegen weg von so viel Wind. Kinder sind die Kleinen. Ist die Verpflegung für den langen Mann. kann man sein Insulin lassen. Rasch die Welt zur Ader, führt fest in Kerosin. Und schon sitzen wir im Flieger an unserem nächsten Fall. Mutti möchte Fati filmen vor dem Taj Mahal. Ist die Verpflegung für den langen Marsch ins Glück. Bleib in Bewegung, behalt den Tag voll und schau nie zurück. Das Benzin, leider sind wir noch nicht clean. Manchmal finden wir erst Frieden in Südsee-Fantasien, wo irgendein Exot der Welt sich freundlich zur Verfügung stellt und uns den Frust wie alte Farbe von der Seele pellt. Benzin ist die Verpflegung für den langen Marsch ins Glück. Benzin, bleib in Bewegung, behalt den Tag voll und schau nie zurück. Verpflegung für den langen Marsch ins Glück. Bleib in Bewegung, behalt den Tag voll und schau nie zurück. Dirk und das Glück, Zöllner auf Radio Marabu. Jetzt sprechen wir mit Markus, ein Titel namens Frauen zu bringen, für mich auch ein wichtiger Titel. Wir haben auf Radio Marabu eine interessante Sendereihe. Wir haben Titel mit Sprechstellen gesucht in der Musikgeschichte und dieser Titel hat sich dafür empfohlen. Er enthält nämlich eine Sprechstelle und da frage ich dich mal gleich zur Sprechstelle, bevor wir zum Titel kommen. Die Sprechstelle, das ist wahrscheinlich das Outro, der Schluss, wo Scholle dann redet. Da hatte ich ehrlich gesagt gar keinen Einfluss drauf, weil den Tag, da war Scholle, also Dirk Zöllner, also Scholle ist ein Spitzname, nur zur Erklärung für die Hörer, hat da Gesänge bei Gensi im Studio eingesungen. Da haben sie, glaube ich, auch Leichtsein gemacht. Und dann die Frauen noch hinten dran und wir haben das so gemacht. Also die Frauen ist eigentlich der Song, der als letztes komponiert worden ist. Da waren wir schon im Studio und Scholle hatte die Idee, komm, wir machen den zusammen. Wir machen da sowas wie McCartney und Michael Jackson, The Girl Is Mine. Aber eben nicht, wir konkurrieren jetzt nicht um dieselbe Frau, sondern wir huldigen einfach der Weiblichkeit. Und das ist dabei entstanden. Ein schönes Lied und genau diese Sprechstelle von Paul McCartney und Michael Jackson haben wir in einer dieser Sendungen nachgesprochen. Michael, Paul. Hier ist es jetzt, wir spielen Frauen. Acht Beine, die auf nur Zweien zu laufen scheinen. Sie werfen Netze, Kleisterfäden über alle Welt und jeden. Sie sind sehr alte, weise Wesen, von Stolz und Habsucht fast genesen. Sie ruhen in sich wie große Steine, wie das Ewige und Eine. Und vor allem die Frau, mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Die Frauen sind Wesen, weich wie Schnecken, die jeden Stachel stumm verlecken. Sie bringen müdes Fleisch auf Touren und hinterlassen Glitzerspuren. Mal sind sie keusch und mal Kumpane, stets abgrundtiefe Ozeane. Ob's stürmt, ob sich die Wogen glätten, wer sie, wer sie befährt, ist nicht zu retten. Oh, oh. Und vor allem sind die Frauen mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Oh. Baby, baby, baby.